x-mal probiert, sich auch umzubringen und dann auch gedroht. Und das haben die Kinder auch miterlebt. Also, Christa, raus, raus, raus. Es ist deine Lebenszeit. Jedes Jahr, was vergeht, das ist vergangen, das kommt nicht wieder zurück. Mhm. Nimm dir deine Zeit und genieße endlich eine Freiheit. Mhm. Jetzt muss ich leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ja, ja. Wünsche alles Glück der Welt für dich. Ja, tschüss. Ciao. In der Technik Mandy Pietschmann und Malte Imels. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio Asylf und wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.